Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Straßenarbeiten in Hoya, Student Jamboree im Square Dance und 23. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Mein Name ist Ryan Dykes. Guten Tag. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Ab der kommenden Woche werden in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya an verschiedenen Straßen die zu hoch aufgewachsenen Seitenräume abgefräst. Auch innerhalb der Ortslage Eistrup solle dieses Problem an verschiedenen Straßen in den nächsten Jahren angegangen werden. Die beauftragte Firma werde die Flächen unmittelbar im Anschluss an die Baggerarbeiten per Hand wieder an die Umgebung angleichen und ansehen. In der Nienburger MTV-Halle findet am morgigen Samstag die große Student Jamboree im Square Dance statt. Square Dance ist ein US-amerikanischer Volkstanz, der auf der ganzen Welt zahlreiche Anhänger hat. Erwartet werden mehrere hundert Teilnehmer. Die Veranstaltung wird vom Nienburger Square Dance Club Country Skippers und Four Corners organisiert. Mehr verrät Clubpräsident André Hehling. Wir richten die ECTAS Student Jamboree aus. Das ist die erste Großveranstaltung der Anfängerkurse, die letztes Jahr im Sommer gestartet sind. Die haben jetzt ungefähr 50 Figuren gelernt von diesen 70. Es ist ein großes Programm. Wir haben die besten Caller momentan, die es in Deutschland so angesagt sind, haben wir auch nach Nienburg holen können. Es gibt Square Dance in der Haupthalle von 13 bis 22 Uhr durchgängig. Am kommenden Montag findet die nächste öffentliche Kulturausschusssitzung der Stadt Nienburg statt. Beginnt es um 16 Uhr im Vitebszimmer des Nienburger Rathauses. Unter anderem wird weiter über die Nutzung des Gebäudes Lange Straße 31 bis 33 als Stadt- und Kreisarchiv sowie als Stadtbibliothek diskutiert. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Bereits am Samstag fällt der Startschuss für den 23. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Um 16 Uhr trifft zum einen Rehburg auf Rodewald und Steierberg auf den ASC Nienburg. Die restlichen Spiele werden dann am Sonntag ausgetragen. Tabellenführer Münchehagen empfängt Lese, Verfolger Eistrup muss zum Schlusslicht Nenndorf. Hier kassierte Münchehagen eine von nur zwei Saisonpleiten. Auch deshalb warnt TSV-Trainer Thorsten Klein vor Nenndorf. Ja, sicherlich werden wir auch eine Mannschaft treffen, die verteidigen wird und die vielleicht auch mal zu Mitteln greift, die nicht schön sind, aber das sind deren Möglichkeiten und zu Hause sind sie schon nicht zu unterschätzen. Die weiteren Spiele im Überblick. Seppenhausen-Balge trifft auf Kreuzkrug-Hundestorf, Interkomata Nienburg auf Husum, Liebenau spielt gegen Haßbergen und Loccum gegen Stöckse. Anstoß der Sonntagsspiele ist um 15 Uhr. Und noch eine weitere Meldung aus der Kreisliga. Der ASC Nienburg rotiert in der Trainerposition. Nach der 0-1-Pokalpleite gegen Rodewald übernimmt Norbert Wosiek die erste Herren. Stefan Schiborra wurde zur zweiten Mannschaft beordert. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.